Ja, doch nur noch anwählen, um mal erzählen mit dem Wireless-Drum. Also, ich muss sagen, es wäre eigentlich eine coole Sache, wenn man da endlich einen Wireless-Drum produzieren könnte. Die behaupten, dass sie am MIT haben irgendeine Methode gefunden, dass man also die Schwingungen, die in der Luft sind, so wie wenn man zum Beispiel eine Gitarrenseite und zwei Gitarren hat und die gleiche Seite hat, der fährt dann natürlich, also die gleiche Seite anschlägt, der fährt die Seite von der anderen Gitarre, fährt die auch mit an verschwingen und jetzt haben sie irgendwie eine Möglichkeit herausgefunden, wie man aus dem kann Strom machen kann. Das ist natürlich gäbige Sache. Also wenn ich jetzt hier so bei mir rumschaue, dann habe ich doch wie viel Strom gehabt. Ich hatte das Stromkabel zum Computer, das Stromkabel zur externen Festplatte, das Stromkabel zum USB-Hub, das Stromkabel zum Cardreader wäre eigentlich auch noch da. Also schon nur da und sie einiges an Kabel, was man alles könnte einsparen, wenn man dann noch alles Wireless Gerät hätte, dann wäre das, also ich muss sagen, es wäre einfach genial. Und ich denke, ich bin da sicher nicht der Einzige. Wobei dort auf futurezone.orf, der Link, den ich übrigens auch im Blog genannt habe, sind die Anwendungen hauptsächlich für die Industrie, für Roboter und solche Sachen. Ja, aber ich denke, selbst auch für einen persönlichen Home-User wäre das sicher eine gute Möglichkeit. Wenn natürlich dann die ganzen Umweltschützer kommen sicher wieder wegen Smog und gefährliche Strahlungen, die sicher natürlich krebserregend sind, aber das kennen wir doch mittlerweile zu Genüge und wissen, dass wir so oder so schon die ganze Menschheit hier verstrahlt haben. Und von dem her wäre es eigentlich gar nicht. Also ja, wie gesagt, das Forschungsresultat wird sicher erst in Jahren rauskommen und marktauglich wird es sowieso erst in ein paar Jahren. Und die Langzeitschäden, die sehen wir eh erst in 20 Jahren. Von dem her müssen wir uns da doch jetzt noch keine Sorgen drum machen. Aber ist sicher noch spannend und ich bin gespannt, wie das wird weitergehen.